Meinen Anhängern, kommen Sie und sehen Sie, wem Ihr Führer befohlen hat. Bringen Sie bitte Ihre Waffen zu den Sitzungen, sodass Sie denjenigen Eselbehinds zeigen können, dass die Störung der Sitzungen verboten wird. Der Führer hat so gesprochen.